Pressemitteilung der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. 30. August 2012. Piraten unterstützen Vorschlag für eine Bundesratsinitiative gegen Korruption. Die Piratenfraktion fordert seit ihrem Einzug in den Landtag NRW eine Verschärfung der Regelung zur Bestechung von Abgeordneten. Jetzt wird auch der Justizminister von NRW aktiv. Über eine Bundesratsinitiative soll eine Verschärfung des Straftatbestands der Abgeordnetenbestechung beschlossen werden. Ich begrüße ausdrücklich die Initiative von Minister Kutschaty, SPD. Seit dem Bundesparteitag 2009 ist die Forderung nach einer Neufassung der Paragraphen 108e ein zentrales Anliegen der Piraten, so Frank Herrmann, Abgeordneter der Piratenfraktion im Landtag NRW. Bereits zum G8-Gipfel von Heiligendamm im 2007 hatte die Bundesregierung angekündigt, die Regelung im Rahmen der Ratifizierung des Abkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption umzusetzen. Wenn die schwarz-gelbe Regierung dieses Versprechen nachkommen würde, dann hätten einige Parteispenden der letzten Jahre anders bewertet werden müssen, so Herrmann. Die Piraten setzen sich auch über eine eigene Initiative für die Verschärfung der Regelung gegen Abgeordnetenbestechung ein. Die Initiative 108e www.wiki.piratenpartei.de/initiative-108e fordert, dass der betreffende Paragraf 108e Strafgesetzbuch an das UN-Abkommen angepasst werden soll. Verantwortlich für diese Pressemitteilung ist die Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Pressesprecher Ingo Schneider, piratenfraktion-nrw.de. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.